4. Liebe Hörerinnen und Hörer, wegen schlechten Wetters kann das Sportfest auf der Rosenwiese heute leider nicht stattfinden. Wir hoffen, dass es am nächsten Wochenende stattfinden kann. In unserer Sendung Was ist los in Friedberg? Heute Nachmittag um 16 Uhr informieren wir Sie sofort über einen neuen Termin. Schalten Sie ein. Liebe Hörerinnen und Hörer, wegen schlechten Wetters kann das Sportfest auf der Rosenwiese heute leider nicht stattfinden. Wir hoffen, dass es am nächsten Wochenende stattfinden kann. In unserer Sendung Was ist los in Friedberg? Heute Nachmittag um 16 Uhr informieren wir Sie sofort über einen neuen Termin. Schalten Sie ein!